1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. 1 Uhr nachts, pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute. 0800 220 50 50. Das ist die heiße Nummer hier ins Studio. Umsonst und kostenfrei für euch. 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin, Nadine, 27 Jahre alt. Hallo Nadine. Hi. Nadine, weswegen hast du angerufen? Ja, ich fand das Thema gestern so unheimlich interessant. Mhm. Und zwar gab es bei mir auch eine Nacht im Leben, die war für mich so unsagbar ausschlaggebend, hat mein Leben so um 180 Grad gedreht. Mhm. Was war da los? An für sich könnte man sagen, es war eigentlich eine Nacht wie jeder andere, aber in der Nacht ist mein Sohn gezeugt worden. Aha. Wie lange liegt diese Nacht zurück? Das sind jetzt 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Und ich meine, das ist schon eine gravierende Nacht, wenn der Sohn gezeugt wurde, aber war noch irgendetwas Besonderes zudem noch an dieser Nacht? Ja, kann man so sagen. Erzähl mal. Es ist wohl nicht so ganz üblich, wenn man ausgerechnet in dieser Nacht nicht nur mit seinem Freund im Bett liegt. Oh. Also du lagst mit mehreren Männern im Bett? Mit zweien. Erzähl mal ein bisschen. Ich war, also dann an dem Abend war ich eigentlich erst geplant alleine. Und mein Freund kam dann nach Hause und brachte meinen Ex-Freund noch mit. Die beiden waren sehr gut befreundet. Mhm. Und ja, weil das war halt so Überraschung und hat man halt ein bisschen was getrunken und ein bisschen kalt gefeiert zu dritt. Mit dem Freund und mit dem Ex-Freund? Richtig. Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt mit deinem Freund schon zusammen? 2,5 Jahre. Ja, und die beiden Jungs, was ja erstaunlich ist, wenn das der Ex-Freund von dir war, die beiden haben sich gut verstanden. Ja, die beiden, die kannten sich auch schon, bevor die mich überhaupt kennengelernt ach so, haben. Ach so, eine ganz alte Freundschaft. Ja. Ah, ja, und da bin ich dann halt quasi am Anfang so mit reingestolpert in die Freundschaft. Und das war am Anfang schon für beide Jungs recht schwer. Ja. Aber ja, sie haben sich dann auch hinterher gesagt so, hey, unsere Freundschaft hält schon so lange, lass uns jetzt nicht von dem Mädel kaputt machen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ja. Besagte Nacht. Man trank etwas, man war ausgelassen. Richtig, genau. Viel Spaß gehabt, man hat viel gelacht, viel über alte Geschichten gesprochen. Ja. Ja, und dabei kamen dann halt auch so alte Geschichten aus der Ex-Beziehung hoch und da haben sich die beiden Jungs so ein bisschen über mich lustig gemacht, halt mit so ein paar Sprüchen, ja, hat's halt bei dir auch gemacht und ja, und aha, ja, und dann kam dann so eins zum anderen und die Couch war hinterher sehr gemütlich gesittet. Aber das ist doch dann ein gravierender Schritt. Also man kann ja viel rumflaxen und so, aber dann den ersten Schritt zu machen in Richtung jetzt geht's zur Sache, jetzt ist Sex im Spiel. Von wem ging das aus? Ich glaube, das war so ein Zusammenspiel irgendwo, weil ich hatte mich an meinen Freund so halt. Sagst du den Satz nochmal, da war gerade eine Störung in der Leitung. Ich hatte mich halt so mal an meinen Freund rangekuschelt, mhm, und hatte aber auch irgendwie meinen Ex-Freund so halb mit dem Arm. Ja. Und hab halt meinen Freund geküsst und er sagte dann so, ey, jetzt will ich aber auch einen. Ah ja, okay, so kam ja eins zum anderen. Und er hat dann halt, ich hab ihn dann halt so fragend angeguckt und er hat gesagt, ja, mach halt. Mhm. Und ja, so kam dann eins zum anderen, ja. So, dann war das ein flotter Dreier. Ja. Ihr habt, ohne euch zu schützen, miteinander Sex gehabt? Was meinen Ex-Freund angeht, nicht, nein. Was dein Ex-Freund angeht, nicht? Na, der musste mit einem Kondom verhüten. Achso, der musste mit einem Kondom verhüten. Ja. Ah. Achso, dann ist die Frage schon beantwortet, weil ich es gerade überlegt habe, da wurde jetzt ein Kind gezeugt. Woher wusstest du von wer der Vater nur ist? Ja, nee, das war dann. Das war klar. Ja, das war klar. Also der Ex-Freund, der musste ein Tütchen nehmen. Genau. Der musste und der andere durfte ohne. Ja. Weil meinem Freund und ich, das ist halt, ne, wenn man in einer Beziehung ist. Ja. Und wie war es für dich? Wie hast du es empfunden? war sehr anstrengend auf jeden Fall. Ja, aber ist das nicht ganz komisch, wenn man mit zwei Typen, mit dem einen war man mal zusammen, mit dem anderen ist man zusammen, wenn man dann mit denen Sex hat gemeinsam? Ja, so jedes für sich war irgendwo, ne, bekannt, aber dann so beides gemischt, das war schon irgendwie ein sehr seltsames Gefühl. Ja, das glaube ich. So, und du kannst, und ihr könnt genau zurückdatieren, dass genau in dieser Nacht das Kind gezeugt wurde. Ja, mein Mann war, beziehungsweise mein Freund war zu dem Zeitpunkt noch bei der Bundeswehr. Dementsprechend war er nicht allzu häufig zu Hause dann auch. Ach so. Dementsprechend lässt sich das dann doch recht angenehm zurückrechnen. Das ist ja schon eine kuriose Erinnerung. Ja. Ist es ein Junge, sagst du? Ja, ist ein Junge. Wenn der Junge mal älter wird und noch älter, vielleicht erzählst du ihm das sogar mal. Das kommt vielleicht drauf an, wie aufgeschlossen er dann auch ist. Genau, ganz genau. Irgendwie finde ich es kurios, aber auch okay und auch schön, in einer wirklich heißen und ungewöhnlichen Liebesnacht gezeugt worden zu sein. Ja, also es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal. Ja, ja. Ist jetzt der Ex vielleicht sogar der Patenonkel von dem Jungen geworden? Ja. Ehrlich? Ja. Ich wollte mich gerade sagen, das wäre jetzt optimal, wenn das so eng miteinander wäre, weil er so ein bisschen Papa ja auch ist. Natürlich nur so im übertragenen Sinne. Im Geiste. Im Geiste, ganz genau. Genau. Ja, das ist dann aber auch eine verhängnisvolle Nacht, im positiven Sinne verhängnisvoll. Ja, definitiv. Die Erinnerung wirst du nie vergessen, wie der Junge, unter welchen Umständen der Junge gezeugt wurde. Und wenn ihr euch jetzt nach 6 Jahren immer noch alle so gut versteht, ist das doch super. Ja, wir wohnen auch quasi so alle nebeneinander. Ich wohne auch mit meiner Schwester noch zusammen. Ja. Weil mein Mann ist viel auf Montage. Ja, jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf. Der Mann ist viel auf Montage und der Patenonkel ist vielleicht nicht so viel auf Montage. Doch, die arbeiten beide zusammen. Ach, die arbeiten zusammen. Achso. Ja. Gab es denn nochmal einen Dreier? Nein, nicht mehr. Das war definitiv eine einmalige Sache, weil ich glaube, nee, dafür fühlte es sich doch zu komisch an. Achso. Wahrscheinlich ohne Alkohol wäre es auch nicht gegangen. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Es fühlte sich für dich komisch an. Und was haben die Jungs so gesagt? Hast du mit denen darüber offen geredet? Ich habe es versucht, wir sind mir beide ausgewichen. Aber ich weiß, dass die beiden untereinander miteinander gesprochen haben. Das ist ja irre. Die haben nichts zu dir so gesagt, auch dein Freund nicht. Nee, sie haben nur so gesagt, so, tja, war mal was anderes. Ja. Ja, vielleicht reden die auch nicht miteinander. Oder meinst du, ich habe dich gerade nicht verstanden, oder meinst du, die beiden reden miteinander darüber? Doch, ich glaube schon, dass die beiden miteinander geredet haben. Ja, wenn die in fernen Welten auf Montage unterwegs sind, dann ist das dein Thema. Nadine, schöne Geschichte. Schöne Geschichte, danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, freie Themennacht heute. Und hier ist der Robin und der Robin ist 38. Guten Morgen, Robin. Hallo, guten Morgen, Domian. Robin, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich, schön, dich zu hören. Ja, ich habe eine Geschichte zum gestrigen Thema. Auch wollte eigentlich gestern durchgestellt werden, aber Kollegen haben mich dann heute angerufen. Mhm. Es ist folgendes, ich bin seit meinem 19. Lebensjahr wohnhaft gewesen. Also ich bin vor ein paar Jahren zurückgezogen, aber mit 19 bin ich nach England gezogen und habe 98 dort gearbeitet, circa eine halbe Stunde außerhalb von London und habe dann im Schloss gearbeitet und mit der Dame, wo ich die Wohngemeinschaft zusammen hatte, bin ich eingezogen Ende Oktober. In ein Schloss? Bitte? In ein Schloss? Nein, im Schloss habe ich gearbeitet. Gearbeitet, ja, meinte ich jetzt. Ja. Was hast du da gearbeitet? Gewohnt habe ich circa 10 Minuten entfernt davon. Ich war im Marketing tätig. Ah ja, okay. Und ich habe mit einer Dame, die heißt Trisha, eine Wohngemeinschaft zusammen gehabt in dem Ort, wo ich gewohnt habe. Und bin Ende Oktober eingezogen und 3 Wochen später hat sich herausgestellt, in das Zimmer, wo ich eingezogen bin, es war eine 3-Zimmer-Wohnung, dass da ein Pädophiler gewohnt hat, der dann sich in verschiedenen Wohnungen in der Region eingemietet hat, hat nur 2-3 Monate dort gewohnt und ist dann von dort aus dann immer weitergezogen. Und eines Morgens, circa 6 Uhr, stand bei uns vor der Tür das SEK, also das englische SEK, und hat diese Person, diesen David, gesucht. Also das war dann hinterher eine große Pressemeldung. Es war ein ganzer pädophiler Ring, der da aufgedeckt wurde und ausgehoben wurde in ganz England. war dann auch in der BBC und im ITV Television zu sehen. Und die standen dann bei uns in der Wohnung mit circa 15 Personen. Und diese Personen haben natürlich diesen David gesucht, der aber nicht mehr in dem Zimmer war in der Wohnung, sondern ich lag dann im Bett. Das heißt, die standen vor meinem Bett und haben dann mich sofort festgenommen, weil sie gedacht haben, ich wäre der David. Ach du Lieber. In England gibt es keine Meldepflicht, das heißt, jeder kann sich frei bewegen, er kann sich hin bewegen, wo er will. Warst du noch im Schlafen? Bitte? Warst du im Schlafen? Ja. Ja. Und dann warst du auf und da stehen die Polizisten vor dem Bett. Ja, das war ja keine normalen Polizisten. Das war ja, klar. Ja, ich verstehe schon. Ja. Das ist noch martialischer, noch angsteinflößender. Die haben also geglaubt, du bist dieser Pädophile. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe dann meinen Pass rausgezogen aus meiner Arbeitstasche. Ich habe zu dem Zeitpunkt einen englischen Ausweis gehabt, weil ich seit meinem 14. Lebensjahr die Verbindung nach England habe und wie gesagt viele Jahre dort gelebt habe, habe die englische Staatsbürgerschaft angenommen und habe dann natürlich meinen Pass gezeigt und da stand dann natürlich mein deutscher Name drin. Ja. Und die haben dann auch von mir gelassen, aber es war natürlich im ersten Moment, wenn du die Handschellen um dich hast und kannst nichts dafür und wirst morgens um 6 Uhr aus dem Bett geschmissen und es stehen 15 Personen in der Wohnung, also das war echt der absolute Horror. Haben die geklingelt oder wie sind die überhaupt reingekommen? Nein, die haben, ich habe es deinem Redakteur gerade auch schon gesagt, die hatten so ganz große, wie baumstammartige Teile, wo sie die Tür versuchen einzuschlagen. Also die wollten die Tür komplett einschlagen. Ja. Die hatten Helme auf, also das Gesicht war mit Masken vermummt. Also du konntest auch keinen erkennen. Aber in der Wohnung wohnte ja dann noch diese Bekannte. Die Trisha, ja, genau. Das war die Vermieterin, also ich habe mich da untergemietet. Ja, und wer hat denen denn nun die Tür aufgemacht? Die Vermieterin? Nein, die haben die Tür eingeschlagen mit diesem großen Teil. Und das hast du nicht gehört? Nein. Und also sind wir dann? Waren natürlich beide. Sie hat schon geschlafen, sie hatte Nachtdienst, sie kam um 5 Uhr nach Hause, hat sich hingelegt und ich stand immer so zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr auf, waren natürlich beide im Schlaf und haben das dann erst mitbekommen, als sie dann vor uns standen. Und woher wussten die nun, in welchem Zimmer du nun gerade lagst? Ja, die haben alle Türen aufgemacht. Das war, wenn du reingekommen bist, links ist kleine WC, dann gab es ein Wohnzimmer. Ein Schlafzimmer von der Trisha, mein Zimmer und unser Wohngemeinschaftsraum. Also die haben Wohnung richtig gestürmt, kann man sagen. Ja, das war eine richtige Stürmung. Aber ist es denn ja glimpflich ausgegangen, wenn du deinen Pass vorgelegt hast und die von dir abgelassen haben? Ganz genau, ja. Das war halt nur für mich der Riesenschreck, dass ich 2 Jahre später, ich bin dann von dort 2 Jahre später weggezogen, bin in die Schweiz und habe da dann eine Psychose bekommen und ich resultierte schon aus diesem Erlebnis heraus, das ist ja doch ein dramatisches Erlebnis. Weil das so ein Schock für dich war. Ja, ja. So ein Schreck für dich war. Ich habe das nie verarbeitet und habe auch keine psychologische Beratung gehabt. Und habe dann eben da eine Psychose bekommen. Was hast du denn da im ersten Moment gedacht, als du die Augen aufgeschlagen hast und da standen, weiß ich, wie viel martialisch aussehende Männer um dich herum? Ja, ich habe gezittert am ganzen Körper. Also es war wirklich ein... Das dauert ja wahrscheinlich eine ganze Weile, ehe man das realisiert, was jetzt gerade mit einem vor sich geht. Ja, genau. Du hast dann eine Psychose bekommen. Was bedeutet das konkret? Konkret habe ich Verfolgungswahn von der Polizei bekommen. Und meine Ärzte heutzutage sagen eben, dass es aus dieser Situation heraus resultiert. War jetzt schon in einigen Kliniken die letzten Jahre und bin auch Gott sei Dank tablettentechnisch gut eingestellt. Das heißt, du musst heute immer noch die Tabletten nehmen? Ja, die muss ich mein Leben lang nehmen. Dein Leben lang nehmen. Haben die Fachleute das bestätigt, dass so ein Schock oder Angsterlebnis eine Psychose auslösen kann? Ja, definitiv. Weil das ist wie ein ganz schlimmes Trauma, wenn jemand einen Menschen verliert oder einen schweren Unfall erlebt. Aber nochmal zur Erklärung der Psychose, damit man sich das noch besser vorstellen kann. Was bedeutete das damals in deinem normalen Alltag, ich habe eine Psychose? Ja, das hat sich im schleichenden Prozess angekündigt. Also ich habe immer gedacht, ich werde eben verfolgt von Polizei und wurde abgehört. Und es hat sich am Anfang ganz langsam eingeschlichen mit Telefongesprächen und wurde dann immer heftiger und man konnte dann einfach nicht mehr normal aus dem Haus gehen. Ach so, so schlimm war es? Ja. Weil du immer Angst hattest, du bist verfolgt von der ganz Polizei. Genau, das war ein Dauerzustand. Wer hat denn zu dir gesagt, Mensch, Robin, da ist irgendwas mit dir nicht in Ordnung? Es verfolgt. Das Witzige ist, das sagen auch die Ärzte heute, zum heutigen Tag. Also ich bin seit über 9 Jahren in Behandlung und das sagen auch heute, war jetzt kürzlich auch wieder in einer psychosomatischen Klinik, dass das wirklich ein Phänomen ist, dass ich das selber erkannt habe. Also ich habe mich selber in eine Klinik eingewiesen und habe mich dort dann von der Schweiz aus wieder in den deutschen Wohnort versetzen lassen, soweit ich informiert bin, ist das immer sehr schwierig, dass ein psychotisch erkrankter Mensch das selbst wahrnimmt, so wie du es jetzt gerade von dir erzählt hast. Es ist ein Fall von 1 zu 1 Million. Ah ja. Der das selber erkennen kann. Also das ist eigentlich, ich habe das Glück, dass ich das selber erkennen kann und ich da selber wirklich eingreifen kann. Auch heute noch, wenn ich heute jetzt merken würde, es stimmt irgendwas nicht, dann sofort die Medikation erhöhen. Ja. Und du musst dein Leben lang die Medikamente nehmen, weil wenn man einmal eine Psychose hat, hat man sie immer, wenn man und man muss sie medikamentös behandeln. Es ist ja so, dass dieser ganze Hormonhaushalt durcheinander ist und diese Tabletten den Hormonhaushalt regeln im Gehirn. Ja, verstehe. Und wenn dieser Hormonhaushalt unterbrochen wird oder die geringste schreckliche Situation auftauchen würde, muss man wirklich sofort die Medikation erhöhen, um keinen Rückfall zu bekommen. Und das nennt sich, das kann ich auch dem Telefonanrufer, der gestern angerufen hat, dem Polizisten, auch dringend ans Herz legen, das wirklich zu tun, in die Klinik zu gehen und sich wirklich befreien lassen von seinem schrecklichen Leben, was er führt. Also absolut, absolut. Er ist ja 20 Jahre gefangen in seinem eigenen Körper und ich kann alles tun. Ich kann überall hin. Ich hatte anfangs immer wieder Schwierigkeiten mit Platzangst und habe mich selbst gezwungen, ich gehe in den Lift, ich fahre jetzt mit dem Lift, das war auch im Flugzeug. Ich hatte immer eine Situation in Düsseldorf am Flughafen, da stand ich kurz vorm Einsteigen ins Flugzeug, war beruflich unterwegs und stand in diesem Bus, der war überfüllt von Menschen und musste ganz dringend raus und musste wirklich eine Nacht im Hotel verbringen am Flughafen und musste am nächsten Morgen dann die Morgenmaschine um 7 Uhr nehmen. Ja. Und wenn diese Situation jetzt heute wieder auftaucht, sage ich mir persönlich, ich lasse mich jetzt für 20 Minuten, gehe ich in mich und versuche den Körper wirklich runterzufahren. Aber das ist ja ganz erstaunlich. Die Situation durch, auch wenn es noch so schwierig ist. Ganz erstaunlich, dass du das so im Griff hast und dich selbst auch so im Blick hast. Das ist ja ganz toll. Ja, also es nennt sich Selbstmanagement und jede psychosomatische Klinik sagt, man sollte es wirklich lernen und sollte es auch wirklich achten, seinen eigenen Körper zu achten. Robin, sehr interessant, was du uns erzählt hast. Danke dir und wünsche dir alles Gute. Ja, kann die Redaktion mich noch ganz kurz zurückrufen? Ich habe noch eine Frage. Das machen wir gerne. Dann legst du auf und wir rufen gleich zurück. Vielen Dank. Ich wollte nur noch sagen, ich sehe deine Sendung seit 96 in der Schweiz. Wow, so lange. Ja. Das ist ein Kompliment. Ich danke dir vielmals. Ja, schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss, Robin. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.18 Uhr. Das ist eine sehr schöne Zeit für eine kleine Domian-Postecke. So, auf der Jürgen Domian Fanseite bei Facebook hat Stefan Folgendes unter anderem geschrieben. Passt auch gerade ein bisschen zu unserem Anruf von gerade. Du moderierst eine sehr gute Sendung, die in dieser Form in Deutschland absolut einmalig ist. Ich finde es toll, wie sehr du vielen Anrufern unter die Arme greifst und ihnen neuen Lebensmut, neue Lebenskraft vermittelst. Weniger Verständnis habe ich für einige Kommentare, die bemängeln, dass seine Sendung immer mehr zu einer Plattform psychisch Kranker verkommt. Ohne deine Sendung aber hätten viele Leute keinen Anlaufpunkt mehr. Daher ist sie so wichtig. Lieber Stefan, vielen Dank und ich möchte euch sehr herzlich einladen, auf dieser Facebook-Seite auch über die Sendung hier zu diskutieren. Das machen sehr viele Leute mittlerweile während der Sendung und ich finde das immer sehr interessant. Wir finden das interessant, dann eure Meinungen auch zu hören. Ich sage euch nochmal die genaue Adresse in Facebook. Das ist facebook.com/domian.jürgen. Das ist die originale und die wirklich richtige Jürgen Domian Fanseite auf Facebook. Wenn ihr da rein wollt, müsst ihr auf Gefällt mir klicken und dann seid ihr dabei. So, Lynn schreibt, deine Anruferin Kati, die ständig die Führerscheinprüfung versemmelt, der möchte ich gerne raten, Mädchen, lass es, fahr Bahn, das ist sicherer für dich und vor allem für uns. Ja, aber ich wünsche der Kathi trotzdem viel Glück für die nächste Prüfung und vielleicht klappt's dann ja doch. Eine Mail von Carsten. Hi Domian, Was gäb ich drum, du und Bushido mal zusammen in einer Talkshow. Kein Richard David Brecht, kein Peter Maffay. Nein, Domian im direkten Schlagabtausch mit Bushido. Bitte, liebe Fernsehgewaltigen, arrangiert das mal. Ein Vorschlag von Carsten. Jonathan schreibt, hi Domian, ich fand die gestrige Sendung Eine verhängnisvolle Nacht zwar spannend, aber es kam mir zu oft das Thema Tod und Sterben darin vor. Macht doch mal öfter was Lustiges. Lieber Jonathan, nur gestern bei dem Thema lag das ja auf der Hand, dass es eben um die dramatischen Dinge ging und geht. Und im Übrigen, was die offenen Themennächte anbelangt, liegt das ja auch nicht immer so sehr in unserer Hand, sondern hier passiert das, was von den Anrufern als Themen und das Thema angeboten wird. Und entsprechend sind eben dann auch die Sendungen und die Themen. Also dennoch wünscht sich Jonathan, macht doch mal öfter was Lustiges. Machen wir ja auch, wenn es irgendwie möglich ist. Und das Lustige greift aber jetzt direkt die Miriam auf. Und die schreibt, Domian, der Gummibaum Hans-Georg ist bei uns im Büro Dauerthema. Sowas Schräges kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist das pralle Leben. Highlight wäre, wenn man mal den Erzengel Michael dazu befragen könnte, was er denn so von der Liebe deines Anrufers zu seinem Gummibaum Hans-Georg hält. Das fände ich in der Tat auch mal sehr interessant, was Erzengel Michael dazu sagen würde. Ende unserer Postecke. Und wir machen weiter mit unserer freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit der Adriane. Und Adriane ist 37. Guten Morgen, Adriane. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, hallo. Ich bin Adriana. Ja, Adriana. Oh, genau. Ich hatte das gerade nicht richtig gesagt. Adriana. Genau. 37. Genau. Um was geht's, Adriana? Ja, mein Problem ist folgendes. Ich bin in einer Beziehung seit 4 Monaten. Und ich habe aber eine körperliche Behinderung. Was für eine Behinderung ist das? Ich habe eine Tetraspastik-Tetraplegie. Erklär es uns. Ja, die entsteht aufgrund eines Gehirnschadens. Ich bin ein Flöhchen. Ja. Und ich habe zu wenig Sauerstoff bekommen. Ja. Und das äußert sich in dem, ja, dadurch sind auch Gehirnzellen in meinem Gehirn abgestorben. Und das löst halt eine Spastik bei mir aus. Spastik heißt jetzt konkret? Dass ich mich auch verkrampfe. Also beim Laufen sieht man, ich habe einen komischen Gang. Und ich... Kannst du ohne Stock zum Beispiel gehen oder Krücken? Doch, ich gehe mit Hilfe der Krücken. Mit Hilfe der Krücken, genau. Weil meine Muskeln und sich auch ohne mein Beitun, sage ich mal, auch verkrampfen, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin oder einfach im täglichen Leben. Ich kann das gar nicht beeinflussen. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass da irgendwas zusammenzuckt oder, wie du sagst, verkrampft. Ja, ohne die Beine schießen zum Beispiel dann nach vorne, unbewusst. Also ich kann das auch nicht kontrollieren. Du kannst das nicht steuern? Nein, kann ich. Das Bein bewegt sich plötzlich und es ist dann so. Genau. Mhm. Ja. Und ein Nachteil davon ist auch zum Beispiel, ich bin halt in einer Beziehung und ich habe jetzt festgestellt, dass ich im sexuellen Bereich auch dadurch auch große Probleme habe. Warum? Mit meinem Partner, weil ich beim Akt auch die Beine nicht so auseinander machen kann wie ein gesunder Mensch. Mhm. Und aber ist das unbedingt so ein Problem? Das kann man doch umgehen, ja, oder? Ja, bis jetzt haben wir vielleicht 1 bis 2 Stellungen gefunden, die überhaupt funktionieren. Bei uns, ansonsten ist das schon ziemlich schwierig. 1 bis 2 Stellungen, sagst du, habt ihr gefunden, die so funktioniert, genau, mit deiner Spastik? Genau, ich wurde auch schon mal 2-mal operiert an meinen Beinen. Mhm. Das waren Sehnenverlängerungen, ja, weil die waren auch durch die Tetraspastik auch stark verkürzt. Mhm. Und das konnte man kann dagegen was machen durch Krankengymnastik, aber mit dem Alter und mit dem Verschleiß werden die auch immer kürzer. Hast du denn beim Sex auch diese, dass die Beine irgendwelche Bewegungen machen, Zuckungen, die du nicht regulieren kannst und steuern kannst? Genau, das auch. Das auch. Ja. Das heißt also, während ihr sexuell miteinander euch beschäftigt, passieren auch, ich sag mal, Körperregungen von dir, die du gar nicht so planst. Genau, zum Beispiel, ich kneife sehr oft oder dann unbewusst dann auch die Beine zusammen. Ach so, naja. Beispiel. Mhm. Und, oder ein... Trittst du auch aus Versehen dann? Das kann auch passieren, Das kann auch passieren. Ja. Das heißt also, dein Partner ist nicht behindert? Ist nicht behindert, ja. Nein. Das heißt, er muss sich sehr auf dich einstellen und muss sich da genau... Ja. Ja, auch mit viel Geduld und, sag ich mal jetzt, mit Geduld und Spucke. Ja. Genau. Mit Geduld und Spucke. Ja, das Problem ist auch dann, auch eine Nebenwirkung davon ist offensichtlich, dass er zum Beispiel sehr oft gar nicht in mich eindringen kann. Warum auch immer, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe bei meinem Gynäkologen nachgefragt. Und der meinte, ja, das ist wahrscheinlich eine Kopfsache. Mhm. Aber warum? Weil das müsste ja eigentlich, funktionieren. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel kurz vor einem Orgasmus bin, passiert schon mal, dass ich meinen Partner, also seinen Penis auch aus mir rausschmeiße, sage ich mal jetzt. Warum? Tja, keine Ahnung, das ist das Problem. Du weißt nicht, warum das so ist? Ja, genau. Also bevor du zum Orgasmus kommst? Ja, genau. Hm. Das ist auch eine Nebenwirkung von dieser Spastik, aber genau weiß ich jetzt auch nicht. Kann natürlich auch irgendwas was Seelisches sein. Schämst du dich in dieser, schämst du dich vor deinem Partner, dass du nicht so funktionierst wie... Ja, vielleicht nicht schämen, aber langsam... wird er auch, habe ich festgestellt, auch ungeduldig. Mhm. Und ich habe jetzt auch die Angst oder die Befürchtung, dass er vielleicht irgendwann sagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Und wie sind denn deine Erfahrungen? Du bist 37 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht dein erster Freund ist. Nein. Ich war schon mit zwei Freunden zusammen. Ich hatte auch eine sehr lange Beziehung gehabt. Hat das denn da funktioniert? Das war auch ähnlich, aber der andere Partner war... Also sag ich mal jetzt geduldiger, der hat sich auch viel mehr Zeit genommen und auch dieser Partner zum Beispiel, der mag nicht so gerne Petting. Mhm. Also bei mir, ich mag das gerne, also mir macht das nichts aus, aber er sagt, der mag das schon zwar aber nicht so oft. Ich glaube, dir macht es nur nicht aus, sondern für dich ist das vielleicht sogar sehr wichtig, um dich zu entspannen. Genau, ja. Bei mir ist das sehr wichtig. Hast du das denn bei dem anderen Partner auch gemacht, dass du seinen Penis rausgenommen hast? Bevor aber der konnte damit umgehen, also der wusste also schon, sag ich mal jetzt, wie er dagegen steuern kann. Ja. Dass er auch drinnen bleiben konnte. Ja. Weil der das schon vorher so gespürt hat und der wusste, was er machen oder ja. Also, so wie du es jetzt schilderst, scheint ja da wirklich das A und O zu sein, dass ein Partner sich sehr, sehr, sehr in Ruhe auf dich einlassen kann. Genau. Und sobald der irgendwie anfängt zu drängeln oder dich unter Druck zu setzen, ist es vorbei. Genau. Dann kommt er gar nicht rein, beziehungsweise wenn er schon mal drin ist, dann schmeiße ich den auch raus. Wie ist denn die Beziehung an sich, abgesehen jetzt von den sexuellen Problemen? Eigentlich ganz in Ordnung. Also wir können sehr gut miteinander reden, also auch alles bereden. Ja. Nur der sagt dann auch, ich kann nicht immer mir die Zeit jetzt so lange nehmen. Für den Sex? Genau, für den Sex. Genau. Doch, das muss er aber, finde ich. Wenn er sich in dich verliebt und er muss dich so akzeptieren, wie du bist, dann muss er das eben tun. Sonst funktioniert das nicht mit euch beiden. Ich finde, den Anspruch kannst du an ihn stellen. Ja. Bist du groß verliebt? Ja, ich bin schon sehr verliebt. Sehr verliebt. Und glaubst du, dass er es eigentlich auch ist? Ich glaube schon, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass er vielleicht nicht so verliebt ist wie ich. Ach so. Das heißt, du hast wirklich Angst, ihn zu verlieren? oder ihn, ja, ihn zu enttäuschen zumindest, wenn du nicht so funktionierst im Bett, wie er das gerne möchte. Genau. Davon musst du dich befreien. Ich glaube, wenn du so denkst, so wie du dich jetzt geschildert hast, dann wird das noch komplizierter für dich. Mhm. Denn letztendlich musst du so viel Vertrauen in ihn haben, dass er dich komplett wirklich in Ruhe lässt und dass du dich entspannen kannst. Meinst du denn, das würde helfen, wenn du ihm das doch noch ausführlicher erklären würdest? Ja. Hast du es ihm überhaupt schon mal so richtig erklärt, wie du funktionierst? Vielleicht nicht so genau. Also, ja, dann hol das mal nach. Ja, ich habe versucht. Also ich habe auch schon erklärt, aber vielleicht nicht genau. Genau. Sei ganz radikal. Sag alles. Sag genau, was du möchtest und was irgendwie für dich schwierig ist. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Chance. Und dann daran wirst du auch sehen, wie wichtig du ihm bist und ob er dich wirklich liebt. Ja. Wenn du ihm sehr wichtig bist und er dich wirklich liebt, wird er alles unternehmen, dass du es schön hast. Und wird dich in Ruhe lassen, damit du dich entspannst, und wird alles so machen, wie du es möchtest. Okay. Mach es, hab keine Scheu davor. Weil alles andere ist, wird eh nach hinten losgehen. Du verkrampfst und du kannst es ja nicht steuern. Genau. Was ich auch fragen wollte, vielleicht hört jemand jetzt hier zu, der in einer ähnlichen Lage ist wie, ja, ich, oder die gleiche Krankheit hat und, ja, auch in einer Beziehung ist. Vielleicht kann die Person oder die Frau oder... Die Frau, das wäre interessant für dich, mit einer Frau darüber mal zu reden. Anrufen bei euch in der Redaktion. Ja. Und sagst du uns nochmal die genaue Bezeichnung deiner Krankheit? Tetraspastik, Tetraplegie. Okay, das, wer es hat, hat es jetzt auch dann gehört und verstanden. Das biete ich gerne an, Ariana. Adriana, Mann. Adriana. Das biete ich gerne an, und wenn jemand sich meldet, eine Frau, stellen wir gerne den Kontakt her. An dich nur den Rat, red ganz offen mit ihm. Okay, mach ich. Und dann kannst du hoffentlich die Sexualität auch wieder genießen oder besser genießen als jetzt. Dankeschön. Adriana. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Eine tolle Sendung ist das, und ich gucke die immer, wenn ich krank bin oder Urlaub habe, also... Super, dankeschön. Ich hoffe nicht, dass du jetzt krank bist im Moment. Ich bin krankgeschrieben, leider, ja. Was Schlimmes? Ach nein, eine Erkältung, aber ist schon besser. Also. Mein Antibiotikum wirkt. Und ach nein, das ist ja prima. Dann wünsche ich weiterhin gute Besserung. Dankeschön. Meine Liebe, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, freie Themennacht, heute Nacht. Und hier ist Christian. Hallo Christian, 23. Hallo Domian. Christian, um was geht's? Ich habe angerufen, ich bin Soldat. Ja. Ich bin gerade aus dem Einsatz wiedergekommen, aus Afghanistan. Mhm. Wie lange warst du da? Jetzt 4 Monate. Ja. Wie war's? Und, ich sag mal, gemischt. Mhm. Und in meinem Leben hat sich halt eine ganze Menge verändert, seit ich wiedergekommen bin. Warum? Mein Freundeskreis reagiert sehr, sehr gespannt, ich sag mal, auf meinen Job inzwischen. Mhm. In meiner Beziehung hat sich auch eine ganze Menge verändert. Lass mich mal eben fragen zu dem Freundeskreis. Die kennen dich ja nun schon länger. Die wissen, dass du Soldat bist. Wieso haben die sich... Ja, genau. Wieso hat sich das jetzt verändert? Hat das mit Afghanistan was zu tun? Ja, ganz besonders damit. Warum? Erklär. Weil ganz viele nicht verstehen können, wie du diesen Beruf so konsequent ausführen kannst, dass du da hingehst. Mhm. Was viele halt nicht verstehen, ist, wenn du einmal unterschrieben hast, musst du da hingehen. Mhm. Und du kannst nur das Beste aus der Situation machen. Ja. Und ganz viele, ich sag mal, heutzutage ist es ja ganz cool, diese ganzen tollen Computerspiele zu spielen, aber ganz wenige verstehen irgendwo, wie es ist, wenn du wirklich mal im echten Leben in so einer Situation stehst. Das glaube ich, da gebe ich ja recht. Und dass du wenig über sowas reden willst, oder also ich persönlich habe das erlebt, ich habe einige, ich sag, entschuldige den Ausdruck, beschissene Sachen erlebt. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Darüber willst du halt nicht unbedingt mit deinen Freunden reden, wenn du eine Woche wieder zu Hause bist. Da willst du erstmal Ruhe haben. Achso, aber die fragen dich schon danach. Was? Ja, natürlich. Das interessiert ganz, ganz, ganz viele Leute. Wenn du wiederkommst, gerade frisch. Achso. Ja, aber warum warum ist das ein gespanntes Verhältnis? Weil du nicht sprichst, oder warum? Richtig, weil du nicht sprechen kannst in den ersten 2-3 Tagen. Ah, ich verstehe. Du willst nochmal wiedererleben und... Ich verstehe. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass die... ja in gewisser Weise moralische Bedenken haben, dass du Soldat bist. Ja, das kommt dann deswegen gerade dazu, weil dann gesagt wird, ja, du musst ja den Mund halten oder du darfst ja nicht reden oder der Job hat dich verändert. Das ist all das, was irgendwo dazukommt. Und deine Beziehung, wie lange bist du mit dem Mädel zusammen? Oh, fast 4 Jahre jetzt. Fast 4 Jahre. Und das hat sich jetzt durch den Einsatz auch verändert? Ja, ich muss dazu sagen, das ist der zweite Einsatz. Nach dem ersten ging's noch. Aber jetzt nach dem zweiten, mir sagen viele, ich hätte mich irgendwo verändert. Ich selbst sehe es selbst inzwischen irgendwo genauso. Du fängst an, Kleinigkeiten wertzuschätzen, aber du bist nicht mehr begeisterungsfähig. Das heißt, du vergisst irgendwo, die ganz großen Freunde im Leben kennenzulernen. Und das spiegelt deine Freundin dir auch? Ja, genau. Was sagt sie zu dir? Ja, irgendwo, dass man kälter geworden ist. Weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich vorher Kinder oder sowas oder kleine Kinder gesehen habe, ich habe selbst eine ganz kleine Schwester noch, da habe ich mich für gefreut. Inzwischen, ich weiß nicht, ich habe da Sachen gesehen und ich kann mich irgendwo wenig noch freuen. Was hast du, was ist das Schlimmste, was du erlebt hast? Das Schlimmste war, dass halt ein britischer Kamerad ein paar Meter neben mir gestorben ist. Mhm. Wie ist der gestorben? Ja, der ist halt angeschossen worden. Mhm. Und wir waren halt noch im Feuergefecht, konnten ihm halt nicht entsprechend helfen, wie wir es eigentlich gewollt hätten. Mhm. Weil, ja, du gehst halt nicht dahin, wenn du selbst beschossen wirst irgendwo. Mhm. Das sind zwar nur 3-4 Meter gewesen, aber... Und der ist dann am Ort gestorben? Ja, der ist 10 Kilometer weiter entfernt gestorben. Den haben wir halt noch retten können, irgendwo im ersten Moment, aber das hat halt alles nicht gereicht. Und im Feuergefecht heißt, ihr wart im Feuergefecht, das heißt, du hast auch geschossen, natürlich? Ja. Ja, das ist dann so, wenn man so einen Einsatz macht. Weißt du, ob du Menschen erschossen hast? Definitiv sagen, also bestätigen kann ich es nicht, aber... Das könnte sein. Ja. Mhm. Hast du das vielleicht ist ja auch, das Schlimme, hast du diese vielleicht Ungewissheit. Auch, weißt du, ob da, wohin du geschossen hast, vielleicht auch Kinder waren? Also ich bin mir relativ sicher, weil ich bin ja Vorbesetzer gewesen vor Ort. Hätte ich gewusst, dass da ein Kindergarten, eine Schule oder etliche Zivilisten sind, hätte ich den Feuerbefehl nicht gegeben. Also das, was da zurück, also was auf uns kam an Feuer, das war so konzentriert, so viel... ich sag mal, das waren zum Großteil die bösen Jungs. Nun ist das natürlich, ich sag's mal sehr, sehr, sehr salopp, der Job eines Soldaten, das, was du da gemacht hast. Aber das ist ja eben kein normaler Job. Ist es so, dass du dir das vielleicht vorher gar nicht so klar gemacht hast, was du doch tun musst, wenn du in einem solchen Einsatz bist? Ich bin ganz ehrlich, das kann sich kein Mensch vorher so klar machen, weil wenn du das erste Mal unter Feuer gerätst, dann ganz salopp gesagt, wie du eben auch, da scheißt du in die Hose. Und wenn du das erste Mal... Und dann wehrt man sich auch. Und das erste Mal, wenn du die Pistole oder das Gewehr nicht auf eine Pappscheibe richtest oder auf eine Metallschutzscheibe, sondern irgendwo, wo du denkst, da könnte einer sitzen, da scheißt du dir genauso in die Hose und dennoch, da hast du einfach Angst. Dennoch, muss ich fragen. Das muss man sich doch vorher wirklich vor Augen halten, dass das ja, kein klar. Spiel ist. Wenn man zur Bundeswehr geht und sich verpflichtet und in einen solchen Einsatz geht, muss einem doch klar sein, ich werde auch Menschen erschießen unter Umständen. Richtig. Und das ist, finde ich, heute noch viel wichtiger als zu den Zeiten. Ich habe mich verpflichtet, da gab es noch eine Wehrpflicht. Da konntest du dich mehr oder weniger noch entscheiden. Mhm. Heutzutage, wer zur Bundeswehr geht, entscheidet sich wirklich für diesen Beruf. Mhm, genau. Und bereust du schon, dass du es gemacht hast? Bereuen in dem Sinne nicht. Ich habe viele Kameraden, das sind gerade die älteren Kameraden, die zweifeln irgendwo inzwischen, weil halt so viel familiär draufgehen kann, privat draufgehen kann. Plagt dich ein Gewissen, wenn du dir vorstellst, ich habe vielleicht 1, 2 oder noch mehr Menschen erschossen? Ja, ich träume schlecht, sagen wir es so. Mein Gewissen an sich belastet es nicht, weil ich bin Christ, ja, und ich denke aber auch, wenn ich beschossen werde, und ich habe ja auf keinen zuerst geschossen. Du bist Christ. Ja. Kann man als Christ Soldat werden? Ja. Aber es gibt das Gebot, du sollst nicht töten. Ja, es gibt aber auch das Gebot der Nächstenliebe. Und das Gebot der Nächstenliebe sagt unter anderem, wenn du es richtig auswertest, auch, wenn einer deinem Nächsten was Schlechtes tut, dann musst du auch mit für die einstehen. Ja, das heißt, du hältst diesen Einsatz für sinnvoll? Ich halte den Einsatz in Afghanistan, und das muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, für durchaus nicht sinnvoll. Aber dann ist es doch noch schlimmer, dann packt doch das Argument nicht mehr. Das Argument packt in dem Moment, wo ich moralisch unter dem Buch des Soldaten stehe. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn unsere Bevölkerung Parteien wählt, die hinter so einem Einsatz stehen. Ja, ich als Soldat bin Werkzeug der Politik. Klar ist mir das sicher, das ist mir klar. Christian, ich muss gerade mal mich sehr erinnernd fühlen an meine Vergangenheit. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe Zivildienst gemacht. Ja. Und als ich den Kriegsdienst verweigert habe, das war damals noch so, da musste man das vor einem Gremium begründen, warum man diese Gewissensentscheidung fällt. Dieser sogenannte Gewissenstift, den es mal gab. Genau. Und ich war zu der Zeit damals überzeugter Christ. Ja. Und habe als Christ argumentiert, dass ich niemals einen Menschen töten kann. Ja. Vielleicht in einer persönlichen Notwehr könnte vielleicht irgendetwas passieren, aber nicht in einer organisierten Gruppierung einer Armee. Ja. Und es war für mich damals unvorstellbar, mich davon loszulösen. Du aber als Christ verstehe ich diese Position auch. Mhm. Aber ich denke, jetzt müssen wir von der Kirche wegkommen. Das wirkliche Christentum, das offenbart einem ja viele Möglichkeiten, das zu interpretieren und zu deuten. Und die wahre Beziehung zu Gott kannst du auch ganz anders interpretieren, als was die Kirche dir sagt. Und ich denke... Wir wollen gar nicht die Kirche hervorholen, wir nehmen einfach die Bibel. Ja, so, und aber ich argumentiere aufgrund der Bibel und du argumentierst aufgrund der Bibel, richtig? Ja, ich frage dich ja nur, ich will dich ja nicht erst in die Ecke engen. Alter. Ich frage ja das, nur. Das könntest du gar nicht, das war eine Gewissensentscheidung, die ich immer noch nicht bereue. Mhm. Was ich halt bereue, ist die Art und Weise, wie gerade in Deutschland mit einem umgegangen wird. Also für dich wär's entlastender, wenn deine Umwelt, sagen wir mal, dich in dem, was du da machst, mehr respektieren würdest? Ja, vor allem, es ist so eine Mischung. Das eine ist so ein gesundes Interesse, was da sein sollte, aber auch so ein bisschen, dass man die Soldaten nicht auf das reduziert, was sie da unten tun. Weil wenn ich mir überlege, zum Beispiel vor ein paar Jahren das Elbe-Hochwasser, wo ich auch aktiv dabei war, da haben mir ganz vielen Menschen ganz extrem geholfen. Gut. Na klar kann das auch das THW machen. Das natürlich, klar. Die haben es auch gemacht. Aber ich stelle mir deine Situation insofern sehr schwierig vor, wenn du letztendlich sogar sagst, ich halte diesen Einsatz für sinnlos da unten. Dann stelle ich mir deine innere Spannung sehr stark vor. Das wird vor allem umso stärker, wenn du Menschen führen musst da unten. Natürlich, das natürlich. Ja, das ist ja nicht nur, dass du dich da selbst durchzwängen musst. Du bist ja gerade als Vorgesetzter noch für Leute verantwortlich. Aber du hast gerade noch was gesagt, nämlich dass deine Leute sagen, dass du kühler geworden bist. Und du selbst sagst das von dir ja auch. Das heißt doch, dass da seelisch etwas Übles mit dir vorgeht, etwas Trauriges mit dir vorgeht. Ja, das verändert einen, ganz klar. Wenn du einmal in der Situation bist, dass du, ich sag mal, du musst da unten dein Leben irgendwo erstmal zurückstellen. Mhm. Ist es das alles wert? Das ist genau die Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Mhm. Und die man auch nicht beantworten kann. Weil doch, die muss man für sich beantworten. Das finde ich schon. Den Anspruch solltest du haben als junger Mann. Das versuchst du immer wieder. Aber ich denke, mit 23, 24, die ich bei bin, schaffst du das nicht. Noch. Nee, aber dann musst du dich anstrengen, dass du es vielleicht dann mit 27 schaffst. Ja, natürlich, natürlich. Aber das Problem ist immer, du siehst vielleicht nicht den direkten Sinn darin, was du jetzt tust. Und genauso wie ich den Einsatz für wenig sinnvoll erachte, habe ich doch immer wieder Momente gehabt, zum Beispiel wenn du in ein Dorf kommst, ja, und du verteilst Medikamente an Kinder, die sonst gestorben wären, oder oder du verteilst Lebensmittel oder Bücher oder irgendwas. Aber dann weißt du, dann wäre doch dein Job, da wärst du doch viel besser aufgehoben bei einer internationalen Hilfsorganisation, wenn du dieses so sehr wertschätzt, was das für ein Gefühl ist, wenn man hilft direkt. Aber die können nicht ohne uns da sein, das ist ja das Problem. Mhm. Weil die Ärzte ohne Grenzen, alles tolle Organisation, wirklich, ich habe auch tolle Menschen kennengelernt, aber die können nicht arbeiten ohne militärischen Schutz. Ich habe das erlebt, dass Pioniere eine Brücke bauen wollten, zivile Organisationen, und die wurden beschossen von irgendwelchen, ich sag's jetzt mal ganz krass, Idioten. Mhm. Weil die wollten wirklich den Leuten dort helfen oder einen Brunnen bauen. Und die wehren sich dagegen. Mhm. Ja, diese Leute musst du schützen. Und das Problem ist, ohne Kräfte, die diese Menschen schützen, können die das nicht machen. Das Schlimme ist nur, wenn die westlichen Truppen abgezogen werden, bin ich äußerst skeptisch und pessimistisch, was da unten dann passieren wird. Du wahrscheinlich noch mehr als ich. Und das ist genau der Grund, warum ich den Ansatz für nicht sinnvoll erachte. Ja. Weil sobald die Menschen da weg sind, passiert nichts mehr. Ja. Christian, ich möchte gerne, dass was diese psychologische Seite anbelangt, die dich ja doch sehr belastet, das habe ich ja schon verstanden, dass mein Psychologe mit dir jetzt noch mal ein bisschen redet. Darf ich dir das anbieten? Gerne. Gut. Der Psychologe, mein Psychologe heute Nacht heißt Peter, der ruft dich jetzt an, Christian. Das ist nett. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir, dass du für dein Leben klare Entscheidungen findest, wie immer die auch sind, ob du dabei bleibst oder ob du weggehst, was auch immer, aber dass du irgendwann für dich eine ganz klare Linie findest und sagst, das ist richtig und das ist mein Leben. Das wünsche ich dir. Manchmal braucht es auch Zeit, bis man das findet, das verstehe ich. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank, Domian. Mein Lieber. Christian, tschüss. Ciao. Tschüss, Domian. Ach, und hier haben wir noch einen Christian, der allerdings ist ein Tick älter, der ist 41. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Hallo Christian, um was geht's bei dir? Ja, es ist folgendes. Warte, du kannst den Fernseher nicht lauter machen. Nein, bitte den Ton komplett abschalten. Ja, machen wir. Ja. Also ich bin 41 Jahre. Ich bin adoptiert worden mit 6 Jahren. Ja. Und habe meine Erzeuger, sag ich jetzt mal, weil ich 36 Jahre nicht gesehen. Mhm. Und habe, jetzt Mittwoch kam meine Schwägerin an mit ihrem Freund. Und der Freund war leider auch ja vor 2 Jahren inhaftiert und sagte dann auf einmal, ja, so Umschluss und Freistunde, ich kenne einen Manfred Gerles. Und ich wusste quasi noch den Namen von meinem Bruder. Und dann sagte ich, ja, wie, ja, der würde noch in Bragwede im Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt sage. Also den Namen, den du gerade genannt hast, ist dein leiblicher Bruder. Das ist mein leiblicher Bruder. Von dem Bruder, du damals getrennt wurdest, als du Wo ich 6 Jahre alt getrennt wurde. Wie alt ist der, ist er älter als du? Ja, er ist 44, ja. und ich bin 41. Und du hast jetzt erfahren, dass dieser Bruder irgendwo im Knast sitzt. Genau, richtig, den ich 36 Jahre nicht gesehen habe, von meinem zukünftigen Schwager. Mhm. Am Mittwoch. Und dann habe ich direkt angerufen bei der JVA und habe nach einem Besuch, weil er sitzt in Strafhaft, ja. Da brauche ich nicht mit Richter und so, sondern kann direkt in Besuchen kommen, habe um einen Besuchstermin gebeten. Und hast du bekommen? War am Mittwoch um 11 Uhr dann da. Ach. Und habe auch vorher gesagt, tun Sie mir bitte einen Gefallen, fragen Sie bitte, ob er mich sehen möchte. Mhm. Ich rufe eine halbe Stunde später nochmal an, ob das okay ist. Und ja, natürlich wollte er mich sehen und so. Und ich war dann Mittwoch war ich um 11 Uhr bei der JVA. Mhm. Ja. Haben uns nach 36 Jahren das erste Mal gesehen. Ist dieser Bruder denn damals bei deinen leiblichen Eltern geblieben? Nein, er ist auch ins Heim gekommen. Ach, er ist heimgekommen. Ja, er war erst im Heim und danach, weil wir wohnen beide von den Eltern bzw. von der Mutter, wurden wir getrennt. Was war das für ein Gefühl, als du ihm gegenüber saßt? Oh, können Sie nicht wissen, das war der Hammer. Wo ja, ich saß dann an Tisch 5, dann kommt mein Bruder aus der Tür und haben uns beide, ja, gleich umarmt. Und also große Freude. Ja. Große Freude bei ihm. Ja, können Sie sich nicht vorstellen, was das war. Weswegen saß er denn? Wo sitzt er im Knast? Ja, der sitzt seit 14 Jahren im Gefängnis. Und der Hammer ist, der kommt jetzt Montag raus. Und weswegen sitzt er seit 14 Jahren im Knast? Der hat mehrere Banküberfälle gemacht und hat auch auf Flucht eine Bank überfallen. Und dann hat er nochmal einen Nachschlag gekriegt. Also insgesamt. Nee, auf der Flucht noch eine Bank überfallen? Ja. Ja. Hat er ein Mensch zu schaden? Nein, hat er nicht. Aber insgesamt sitzt er seit 24 Jahren. 24 Jahre? Ja, aber jetzt 14 Jahre am Stück. Er war schon öfters im Gefängnis. Wie viel Geld hat er denn erbeutet? Weiß ich alles nicht. Das war für mich nebensächlich. Ich habe den 30 Jahre nicht gesehen. Wir hatten so viel zu erzählen. Ja. Und er kommt jetzt raus, sagst du? Er kommt jetzt vom Unterhaus. Und mein Problem, Domian, ist, er sagt ja, ich komme jetzt zum Unterhaus. Ich fahre 10 Minuten mit dem Fahrrad, dann bin ich bei ihm. Mhm. Ja? Dann bin ich bei Ihnen in der JV. Ich vor 10 Minuten. Mein Problem ist, ich bin seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Ich habe 3 Kinder. Ich liebe meine Frau über alles. Auch meine Frau sagt, wenn du den Kontakt hältst. Und der Hammer ist. Was sagt die Frau, wenn du den Kontakt hältst? Also es ist so, er kommt jetzt zur Mutter raus und er fährt in die und die Stadt und zu seiner Mutter. Zu eurer Mutter? Zu unserer Mutter. Ja, ich sag Erzeugerin. Zur Erzeugerin. Also er wird dann erstmal bei der Mutter wohnen. Er wohnt da. Und was ist das mit ist deiner Frau? Das ist ein Dreifamilienhaus und er wohnt oben. Okay, und was ist mit deiner Frau? Ich möchte gerne meine Mutter, meine Erzeugerin nach 36 Jahren sehen. Ja. Und meine Frau sagt, Christian, wir haben 3 Kinder, mach es nicht. Warum? Ich muss dabei sein. Ich war früher selbst zwischendurch inhaftiert. Ja. Und sie hat Angst, dass ich auf die schiefe Bahn komme. Achso, dass du da irgendwie in üble Kontakte reingerätst. Richtig. Mhm. Ist deine Frau eigentlich jetzt gerade im Zimmer bei meine dir? Meine Frau ist nicht. Mann, ich habe die wach gemacht, ja. Würde die vielleicht ein paar Worte mit mir reden wollen? Ja, warten Sie mal. Tanja? Nein, möchte sie nicht. Möchte sie nicht, schade. Aber sie hört, also ich bin in der Küche, wir haben da einen kleinen Fernseher und wir haben im Wohnzimmer. Ja, ja. Und meine Schwägerin und mein Schwager, von dem ich das erfahren habe, die sitzen alle jetzt im Wohnzimmer. Mhm, verstehe. Was hat denn dein Bruder über deine Erzeugerin erzählt, über eure Erzeugerin erzählt? Es ist so, also nur Gutes. Nur Gutes. Und es ist ja so, sie lebt auch im Stern. Und der Hammer ist. Moment, Herr Gensam, du musst ein bisschen deutlicher reden, sonst verstehen wir dich. Ja. Er hat nur Gutes erzählt über die Frau. Er hat nur, es war so jung. Du bist ein bisschen aufgeregt, ne? Sie hat früher, soweit wie ich das weiß, war sie eine Prostituierte und wurde auch von meinem Erzeuger geschlagen und. Soweit ihr, wie ich weiß. Mhm. Und dann, meine Frau hat halt nur Angst, wenn ich den Kontakt zu ihr und zu meinem Bruder, der jetzt im Gefängnis ist, dass ich auch... Okay, das habe ich verstanden. Darum geht es. Ich möchte Montag da so gerne hin. Sie einmal, nur wenigstens einmal sehen. Mhm. Ja, bitte. Was will das mit den Zigaretten? Wer kommt jetzt gerade ins Zimmer? Nein, da kann meine Mutter ja nichts für, meine Erzeugerin nicht. Da kann sie ja nichts für. Jetzt lass nur, Christian, wir beide müssen nur reden, sonst geht das nicht. Wir können nicht zu dritt reden. Ja, mein Schwager kommt jetzt gerade, aber ich wurde... Ja, pass auf, jetzt lass mich mal meine Meinung sagen. Ja, ich kann die Sorge deiner Frau verstehen. Natürlich macht sie sich Sorgen, dass irgendwie wieder was krumm läuft. Aber auf der anderen Seite... muss man dich ja auch verstehen. Du hast nach so langer Zeit deinen Bruder wiedergefunden, dass man mit dem Kontakt haben möchte. Und man muss dich auch verstehen, dass du mit deiner leiblichen Mutter dass du mit ihr Kontakt haben willst. Ich brauche ja keinen Kontakt, verstehst du? Ich möchte sie nur einmal sehen. Oder dass sie nur mal sehen wirst. Deswegen würde ich deiner Frau schon sagen, sie hört ja jetzt auch hoffentlich zu. Die hört zu, die ist im Wohnzimmer. Dass du dem Christian das gestattest. Das ist nur allzu menschlich, dass er diese Sehnsucht hat. Und du müsstest schon so viel Vertrauen in ihn haben, dass er sich nicht wieder irgendwie auf eine schiefe Bahn ziehen lässt. Ich meine jetzt die Frau von Christian, du bist ja auch noch da und kannst... Ja, ich bin auch, ja, Tanja hört jetzt zu. Ja. Tanja heißt sie. Tanja, du bist ja auch da und kannst ihn ja zurückhalten, falls irgendwas passiert. Aber es ist seine Mutter und sein Bruder, dass die beiden, die dreimal zusammen reden, das musst du ihm schon gönnen. Oder? Ich habe noch 5 Brüder, Dominik. Ich habe 5 Geschwister. Mhm. Ne, das, was ich nicht wusste. Ne, wo ich am Mittwoch im Gefängnis war, da sagte er noch, ich habe 5 Geschwister insgesamt, die ich noch nie gesehen habe, Ja, ich verstehe, dass da eine ganz große Familie auf dich zugekommen ist. Also meine Meinung ist ganz klar, an Tanja, die Frau von Christian, lass ihn gehen. Es ist sein Leben, seine Wurzeln, seine Vergangenheit. Lass er sich mit den Leuten auseinandersetzen oder sie mal kennenlernen. Und du, Tanja, passt bitte auf Christian auf, dass da nicht irgendwas Übles passiert. Nein. Mehr kann ich euch nicht sagen, Christian. Okay. Ja? Das war mir sehr wichtig. Ja, dann wünsche ich euch wirklich alles Gute und hoffentlich werdet ihr euch einig. Ich wünsche es euch. Alles klar, Junge. Alles danke Gute. Dir, ne? Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Heidi, 54. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Heidi. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem und zwar, ich bin ein Messi. Oh je. Genau. Seit wann? Schon ziemlich lange. Wie lange? 10 Jahre, 20 Jahre. 40 Jahre. 40 Jahre. Also dein ganzes Leben fast. Ja. Aber also das hat sich bei mir also in den letzten Jahren einfach verstärkt. Du wohnst alleine? Ich wohne alleine, genau. Wie groß ist die Wohnung? Bitte? Wie groß ist deine Wohnung? 60 Quadratmeter. Beschreib uns deine Wohnung. Meine Wohnung. Also man kommt zur Tür rein und dann ist rechts das Wohnzimmer. Und da steht ganz viel Zeug drin, dass ich mein Wohnzimmer zurzeit gar nicht mehr nutzen kann. Du kannst gar nicht kommen, kommst gar nicht rein. Also ich komme in, ich habe so Wege. Mhm, ja. Kleine Wege, Pfade. Genau. Mhm. Ja. Steht in dem Wohnzimmer aller möglicher Kram, der sich so im Laufe des Lebens angesammelt hat. Genau. Steht im Wohnzimmer auch Müll? Also jetzt nicht so Müll in der Tonne oder so, sondern höchstens Sachen, die ich mal aussortieren könnte und die dann wegfliegen sollten. Also es stinkt da nicht oder so? Nee. Das nicht. Mhm. Nee. So, also das Wohnzimmer stelle ich mir schon gerade dicke Packe zugestellt. Genau. Schlafzimmer. Schlafzimmer genauso. Genauso. Küche. Genauso. Toilette. Badezimmer. Fast genauso. Mhm. In der Küche, gibt's da Abfälle? Also Küchenabfälle, die du nicht entsorgst? Nee. Also es laufen nicht Ratten und Kakerlaken bei dir rum? Nee. Das nicht? Nee. Also du spülst deinen Teller schon ab, wenn du gegessen hast? Ja, aber ich mache mir in letzter Zeit gar nichts mehr bei mir selber zu Hause. Warum? Weil mein Herd und alles, weil alles voll steht. Mhm. Bist du noch berufstätig? Ja. Was machst du? Ich arbeite in einem Heim als Erzieherin. Als Erzieherin, ein ganz normaler, solider Beruf. Genau. Und du kriegst dein Leben nicht geregelt in dieser Hinsicht? Nee. Also ich kann mich einfach von den Sachen oft nicht trennen. Hast du denn in all diesen vielen Jahren mal einen Therapeuten aufgesucht? Ich habe schon Stationärtherapie gemacht und auch noch ambulant. Und ich habe jetzt bei meiner letzten Therapie habe ich so 3 Punkte angesprochen, die ich gerne verändern möchte. Unter anderem auch das. Mhm. Und da hat sich aber gar nichts bewegt. Ja, unter anderem auch das ist gut. Das ist ja natürlich, finde ich, schon ein Hauptpunkt. Oder gibt es sonst? Ja, klar. Mhm. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, du würdest mir den Schlüssel von deiner Wohnung geben. Und vorher würdest du mir deine wichtigsten Dokumente noch geben. Ja. Und ich würde den Rest auf alles auf dem Müll karren lassen. Und du kämst wieder und die Wohnung wäre ganz, ganz rein, ganz blitzblank. Was, ja. Was für ein Gefühl wäre das? Also ich finde das ziemlich schwierig, weil ich ja nicht, also auch gar nicht genau wüsste, wo meine wichtigsten Dokumente sind. Mhm. Die müsste ich erstmal suchen. Die müsstest du suchen, aber ja. Das gibt ja nicht so viel. Geburtsurkunde, vielleicht ein paar Zeugnisse, Bankunterlagen. Ja. Und das ist es. Ja, und dann habe ich also beispielsweise einfach auch so Rechnungen. Mhm. Wenn ich eine Rechnung geschickt kriege, dann gehe ich zur Bank, überweise das. Mhm. Und druck einen Beleg aus und tu das dann wieder in Umschlag zurück. Mhm. Und das. Und der Umschlag ist dann irgendwo in dem ganzen Geröll. Genau. Genau. Mhm. Ja. So ist das. Mensch, Heidi, da muss aber dringend was passieren. Ja. Da muss aber. Also, warum ich jetzt auch bei euch angerufen habe, ich weiß einfach nicht, was ich da machen soll. Mhm. Mhm. Ich habe auch meinen Psychiater darauf angesprochen. Ja. Gibt's mittlerweile, aber soweit ich weiß, gute Psychotherapien, die sich genau an dieses Problem wenden. Jetzt ist mein Problem, dass die Sendezeit rum ist. Ja. Aber keine Sorge, wir reden gleich weiter. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alle weiteren Tipps dann im Hintergrund. Alles klar. Heidi, alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. In der Technik heute nach Tobias Linke und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.